ist der 6. April 2014. Herzlich willkommen zum Wrestling-Podcast mit Einstudy, nur auf wrestling.com, ebenfalls mit Einstudy. Ja, der 6. April ist gekommen. Ups, da fällt direkt mal was um. Das heißt, heute ist der große WrestleMania-Tag und der zweistündigen Pre-Show sei Dank fängt WrestleMania auch wahrhaftig mal mit dem ganzen Rumgeplänkel vorher noch bei uns wirklich mal am gleichen Tag an wie dann in Amerika letztendlich auch, am 6. April. Und es gibt einiges zu besprechen. Ich bin heute alleine und Thomas ist anderweitig beschäftigt. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich die WrestleMania-Card durchgehen, tippen, mal drüber reden, was für Enden es geben könnte, was denn so alles passieren könnte und was es denn noch so an letzten Neuigkeiten jetzt vor WrestleMania gibt. Da gibt es eine wahrscheinliche Match-Reihenfolge, wie das aussehen könnte und so weiter und so fort. Es ist wohl so, dass seit 3-4 Tagen wohl die Enden der Matches sicher sind, beziehungsweise schon ja halt festgesetzt wurden. Es kann sich natürlich immer noch ändern, aber es wurde wohl alles schon durchdiskutiert und so weiter, außer dem Diven-Match. Da ist man sich noch nicht so sicher wohl, weil es halt schon so viele Face-Siege und auch so recht klare Siege auf der Card gibt und man da dachte, man könnte AJ dann als Heel vielleicht den Titel lassen und in dem Sinne noch irgendwo eine Überraschung bringen. Ja, wollen wir doch mal gucken. Ich habe mir hier irgendwo gerade meinen Block hingelegt. Natürlich, liegt wieder weit entfernt. Ich bin gut vorbereitet. So, jetzt ist er da. Heute natürlich wieder aus Hamburg zurück im Aufnahmestudio. In Hamburg habe ich mich jetzt noch einmal gemeldet. Das war zeitlich dann doch nicht anders möglich. Macht aber nichts, denn jetzt bin ich ja wieder Vollzeit da, Ferien sind, das heißt, ich werde mich jetzt täglich melden, erst einmal nach WrestleMania mit WrestleMania Preview, morgen eine WrestleMania Review im Laufe des Tages, dann wird es am Dienstag das Raw Review geben und ich werde die Hall of Fame natürlich noch nachgucken innerhalb der nächsten Tage, da werde ich dann auch noch meine Worte zu sagen. Es gibt also einiges zu tun. So, und fangen wir doch mal direkt an, wir haben ja das WrestleMania Pre-Show Match. Die Usos, die die Titel verteidigen, treffen auf Ryback und Curtis Axel als Rybacksel auf die Los Matadores, von, die ja beide zusammen gestern mit Primo Carlos Colón eingeführt haben in die Hall of Fame. Da bin ich mal sehr gespannt. Hall of Fame, 2,5 Stunden waren geplant, 3,5 Stunden ging der ganze Spaß, plus die 1 Stunde Red Carpet, da hat man dann also auch nochmal eine ganze Menge zu tun, wenn man das auch nicht gesehen hat. Gegen natürlich Cesaro und Swagger und das als Abrundung der zweistündigen Pre-Show am Ende des Ganzen. Ja, es gibt zwei Sachen, die passieren können. Entweder Cesaro und Swagger bekommen die Titel oder die Usos behalten die Titel. Da bin ich mir nicht so sicher. Das Ding ist, es ist ein Pre-Show-Match und das Pre-Show-Match, da sollen ja eigentlich immer alle rausgehen mit so einem positiven Gefühl und sagen, okay, jetzt kaufe ich den Pay-Per-View. Das heißt, in der Regel gewinnen die Faces. Das wären die Usos. Nun ist allerdings, dass Cesaro und Swagger in einem Publikum bei New Orleans auf jeden Fall sehr stark bejubelt werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher, Cesaro insbesondere natürlich, da werden wahrscheinlich wieder endliche Cesaro-Section-Schilder im Publikum auftauchen und so weiter. Und bei der Raw danach wird er dann vielleicht auch recht stark bejubelt werden. Dementsprechend würde er sicherlich nicht unbedingt als Heel rüberkommen. Allerdings die Leute, die vor Ort sind, müssen den Pay-Per-View auch nicht mehr kaufen. Das sind dann ja immer noch die Leute zu Hause. Dementsprechend könnte man auch genauso gut Cesaro und Swagger gewinnen lassen. Ich tippe aber dennoch an dieser Stelle mal auf die Usos, weil das dann doch so die altmodische, das Face-Team gewinnt Version ist. Und es ist ja auch ein Pre-Show-Match. Für die Leute in New Orleans, im Stadion wäre es vielleicht zum Anheizen besser, wenn Cesaro und Swagger gewinnen würden. Da bin ich mir nicht so sicher, ja. Wäre wahrscheinlich besser. Vor allem muss hier ein sehr schönes Matchup geliefert werden. Ich hoffe, wie gesagt, bei einer zweistündigen Pre-Show. 1 Stunde über alle möglichen Medien, die 2. Stunde exklusiv über das WWE Network, die 1. Stunde auch über das WWE Network. Da hoffe ich doch, dass man dann am Ende sagt, dass sie nicht nur irgendwie 7 Minuten Matchzeit bekommen, sondern ruhig mal 1/4 Stunde. Also die Zeit ist natürlich da. Ich hoffe, dass dem auch so wird. Ich freue mich auf dieses Match. So, dann kommen wir zu Shield gegen Kane und die New Age Outlaws. Ich könnte gerade mal sagen, was denn so die angebliche Match-Reihenfolge, die geplant ist, so aussagt. Da wäre der Opener anscheinend dann wohl Shield gegen Kane und New Age Outlaws. dann wäre das sogenannte Stuff in the Middle, also zum Beispiel diese Andre the Giant Battle Royale und was man euch alles an Backstage-Segmenten plant, denn The Rock ist in New Orleans und übt angeblich irgendwas für WrestleMania ein. Steve Austin ist da und hatte ich ja schon drüber gesprochen, dass er mal gesagt hat, er würde nur kommen, wenn er auch wirklich etwas zu tun hätte. Also man kann davon ausgehen, dass man beide sehen wird in irgendwelchen Backstage-Segmenten oder ähnlichen. Hulk Hogan ist natürlich als Guest-Host noch da. Ich weiß nicht, ob er am Anfang zu sehen sein wird oder vielleicht auch unter dem Stuff in the Middle dann irgendwann auftaucht. Auf jeden Fall nach dem Stuff in the Middle kommt dann Cena gegen Wyatt, dann kommt Lesnar gegen Undertaker, dann kommt das Diva Invitational, um ein bisschen runterzukommen wieder, und dann kommen zuletzt die beiden Daniel Bryan-Matches nacheinander. Was ich sehr interessant finde, da komme ich dann noch zu, wenn ich das Match tippe. Ich finde, das sagt einiges aus. So, Shield gegen Kane und die New Age Outlaws. Das ist übrigens interessant, denn wenn das wirklich der Opener wird, und ich würde das ehrlich gesagt auch als Opener nehmen, dann haben The Shield letztes Jahr bei WrestleMania 29 den Opener bestritten, und zwar gegen Big Show, Randy Orton und Sheamus. Und ich meine, ja, sie haben, glaube ich, auch gewonnen, ja. Und zwar, weil, glaube ich, Big Show da Heel geturnt ist. Und den Tag nicht angenommen hat und irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube nach dem Match gab es dann noch einen K.O. Punch oder im Match, ich weiß nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall wären dann The Shield das Team, das WrestleMania 29 und WrestleMania 30 jeweils im Opener begonnen hat. Also da keine Verschlechterung oder Verbesserung der Position, zumindest nicht bei WrestleMania, wobei The Shield natürlich jetzt schon sehr stark aufgestiegen sind im letzten Jahr. Ich tippe natürlich auf The Shield. The Shield muss man gewinnen lassen, das ist für mich gar keine Frage. Die sind momentan so kräftig und ich hatte ja WrestleMania Today, hatte ich ja zumindest die erste Ausgabe geguckt in Hamburg und da gab es eine dreiteilige Serie, wovon dann jeweils immer ein Teil ausgestrahlt wurde bei WrestleMania Today, bei den Ausgaben Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich hatte jetzt ja leider nur die erste Folge davon gesehen, aber da wurde The Shield so ein bisschen Backstage gezeigt und so im Interview alle drei zusammen so ein bisschen gesagt haben, was The Shield zusammenhält, wofür The Shield steht. Das war ein sehr emotional geführtes Interview, sehr gut gemacht. Also irgendwann nach WrestleMania könnte ich mir vielleicht auch nochmal WrestleMania Today angucken, wegen diesen Interviews und ähnlichen. Insgesamt WrestleMania Today, natürlich viel Werbung, aber insgesamt fand ich es sehr unterhaltsam. Zumindest die erste Folge, die ich gesehen habe. Also ganz klar, The Shield muss gewinnen. Dann kommt die 30-Man Andre the Giant Battle Royale. Ich habe jetzt keine Quelle, wo steht, was denn jetzt alles an Leuten angekündigt ist. Es sind auf jeden Fall noch diese drei Spots frei. Ansonsten eigentlich jeder, der hier nicht auf der Karte steht, ist in dieser Battle Royale mit drin. Kann man mal so sagen. Ja, da könnte man jetzt auf die klaren Favoriten tippen, wie zum Beispiel Big Show oder auch Sheamus. Aber das wäre ja langweilig. Wahrscheinlich gewinnt am Ende Big Show. Aber ich möchte nicht so einen langweiligen Tipp abgeben, da möchte ich dann lieber mal ein bisschen auf Risiko tippen. Und deswegen suche ich mir einen aus, den ich schon lange im Kopf habe, wo ich dann vor einiger Zeit erfahren habe, dass der Mann da noch gar nicht offiziell drin ist. Ich hoffe also, er ist eine der Überraschungen. Wenn er nicht als einer der Überraschungen im Ring ist und ich auf jemanden getippt habe, der dann gar nicht mehr drin ist, dann ist blöd. Ich mache aber einen Risikotipp auf Alexander Rusev, den wir mehrere Wochen jetzt in der WrestleMania-Vorbereitung, in der Road to WrestleMania, immer mal wieder in kurzen Promo-Segmenten bei Raw gesehen haben, beziehungsweise durch seine, durch die Frau, dessen Name mir gerade nicht einfällt, die dann immer ein paar Worte für ihn gesprochen und er stand auch immer auf seinem Podest drauf und jetzt die letzten zwei Wochen vor WrestleMania haben wir ihn nicht mehr gesehen. Ich hoffe, man hat ihn nicht vergessen und plant ihn als Sieger. Wahrscheinlich liege ich mega stark daneben und er ist gar nicht eingeplant und wird einfach bei der Raw nach WrestleMania zu sehen sein. Oder am besten gar nicht und das wäre ein ganz blöder Tipp. Aber ich tippe da einfach mal drauf. So, tippen wir die restliche Karte nach der angeblichen Reihenfolge. John Cena gegen Bray Wyatt. Ja. Also vom Aufbau her, und ich kann nur wieder mal sagen, wie toll ich diesen Aufbau finde mit dem Legacy-Video und so weiter und der Story, die darin erzählt wird, müssen natürlich jetzt John Cena gewinnen. John Cena als der Wrestler, der auch nicht mehr der Jüngste ist, auch so ein bisschen vom Körper halt nicht mehr der Jüngste und so ein bisschen Erscheinung des Alterns zeigt. Und Bray Wyatt, der Neue, der Cena zerstören will und so weiter, dem es nicht um den Sieg geht, sondern nur um Zerstörung. Das ist schon eine tolle Story. Eigentlich, wenn man das jetzt mal traditionell sieht, müsste natürlich Cena jetzt gewinnen. Allerdings würde das nicht zu nichts hier führen irgendwo, denn Bray Wyatt ist ganz klar einer derjenigen, die so in den Main Event aufsteigen müssten, so langsam. Und John Cena ist wahrlich ja auch nicht mehr der Allerjüngste, dementsprechend würde es halt so langsam nebst Daniel Bryan auch noch weitere neue potenzielle Main Eventer aufzubauen. Wie gesagt, Cena würde hier von einem Sieg nicht profitieren, nicht wirklich. Bray Wyatt dagegen umso stärker, es wäre hier also Zeit ein. Also WrestleMania ist ja immer ein perfekter Zeitpunkt und genau die Stelle, um neue Leute für den Main-Event aufzubauen und herausstechen zu lassen. Und das wäre genau die richtige Stelle. Deswegen tippe ich auch auf Bray Wyatt. Ich denke, dass er nicht klar gewinnen wird, also schon durch einen Pinfall. Nicht durch Disqualification oder so ein Quatsch. Ich denke schon durch einen Pinfall, aber wir werden wahrscheinlich Luke Harper und Eric Rowan noch irgendwie in das Match involviert sehen und ja, vielleicht geht ein Ref nochmal down oder Harper und Rowan werden dann aus der Arena geschickt oder sowas ähnliches. Ich denke, das wird ein sehr spannendes Match und ja, ich hoffe Bray Wyatt. Ich habe übrigens gelesen, dass der Mann, der hinter dem Entrance-Song von Bray Wyatt steckt, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, dass der wohl anwesend sein wird bei WrestleMania, ob nur um sich WrestleMania anzugucken. Oder ob er auch irgendwas anderes da noch machen wird, wie zum Beispiel den Theme-Song live spielen, vorsingen, weiß ich noch nicht. Bin mal gespannt. Zu einem anderen musikalischen Act kommen wir später noch. Dann haben wir Undertaker gegen Brock Lesnar. Das ist, glaube ich, das am schwächsten promotete und aufgebaute Undertaker-Match seit einigen Jahren. Es ist nicht unbedingt mega schlecht aufgebaut, aber mehr so ein bisschen im Hintergrund. Die letzten Jahre war das Undertaker-Match fast immer mehr so der Main-Event. Es war nie so wirklich im Main-Event stehen, von der Position auf der Karte her, aber eigentlich immer so der Main-Event, wo man am meisten drauf geguckt hat und so weiter. Also dies Jahr definitiv nicht so. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon das öftere Mal gehört, dass Leute gesagt haben, dieses Match wird viele Fans überraschen, weil die so viel nicht erwartet haben. Ich erinnere mich da natürlich an das Hell in a Cell Match zwischen beiden bei No Mercy 2002, wenn ich mich nicht täusche. Diese blutige Schlacht, die war natürlich schon fantastisch, ist 12 Jahre her. Undertaker ist nicht mehr in der besten Form, muss man sagen. Ich bin aber mal sehr gespannt. Ich bin der Meinung, dass man hier auf jeden Fall ein gutes Match zu sehen kommt. Ob es sehr, sehr gut sein wird, ich bin wirklich sehr gespannt. Und ich tippe natürlich auf Undertaker, das ist gar keine Frage. Auch wenn es da, wie ich berichtet hatte, 2010 seitens Undertaker dann auch den Wunsch gab, dass Brock Lesnar gewinnt und die Streak beendet, halte ich dieses Jahr nicht für das richtige Jahr. Auf gar keinen Fall. Und Brock Lesnar auch nicht für den richtigen, vor allem nicht nach dem Aufbau. So. Dann haben wir das wunderbare Divas Invitational Match. Ja, ich hatte ja schon drüber gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, was mit Tamina und AJ passiert. Wahrscheinlich zerstreiten die beiden sich einfach in irgendeiner Form. Tamina versucht vielleicht erst noch AJ zu unterstützen und am Ende ist es dann, weiß ich nicht, vielleicht AJ die Tamina pinnt oder Tamina die AJ pinnt. Ich bin weiterhin der Meinung, dass Tamina diesen Titel nicht gewinnen braucht für diese Storyline. Brie Bella wäre ein ganz großer Favorit, dadurch, dass dann mit der Daniel Bryan-Sache, wenn Daniel Bryan gewinnen sollte und die beiden ja dann kurz nach WrestleMania heiraten werden und Total Divas das sicherlich verfolgen wird, die Kameras vom E-Network, und es wäre natürlich schon eine ganz große Sache, das könnte man gut promoten, bewerben für die Staffel. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde mir wünschen AJ und ich tippe auch auf AJ. Bin mir allerdings weiter nicht so ganz sicher, was sie da planen in diesem Match. Ob das eine absolute Katastrophe wird oder ob da wirklich irgendwie ein paar Gedanken hinterstecken. Ansonsten Naomi würde ich sagen, mittlerweile nicht mehr als Favorit. Ich denke, das Match hat man dann gebracht bei Raw davor, wie man das ursprünglich geplant hat, aber damit war das dann auch irgendwo erledigt. Das hatte Naomi gewonnen und fertig. Das nochmal wird sie wahrscheinlich nicht gewinnen. Tipp auf AJ. Kommen wir zu Daniel Bryan gegen Triple H. Das ist eine interessante Sache. Ich bin mir sicher, dass Daniel Bryan in dem Main Event weiterkommt. Das können sie nicht anders machen, dann würde das Publikum absolut, entweder einfach schon mal abhauen, weggehen oder irgendwie die ganze Show dann boykottieren, und das möchte man vor einer WrestleMania auf gar keinen Fall. Und so versiert und blöd irgendwo dann auch kann man nicht sein, dass man hier Daniel Bryan nicht in den Main Event aufsteigen lässt. Das Ding ist, man baut diese Storyline um den Main Event, um dieses Titelmatch auch, ganze Zeit sehr stark um Daniel Bryan und Triple H, also diese beiden Personen, auf. Deswegen müsste man eigentlich beide in den Main Event aufsteigen lassen zu einem Fatal Four Way Match, also Randy Orton, Batista, Daniel Bryan, Triple H. Und ich habe auch schon gelesen, dass diese Gedanken, die ich mir selber schon gemacht habe, seitens der WWE auch schon gemacht wurden. Und ehrlich gesagt würde ich das auch für die beste Variante halten. Wir haben jetzt dann zwar mega viele Matches mit mehreren Personen auf der Card, also letztlich nur Cena, Wyatt, Lesnar, Undertaker und Daniel Bryan gegen Triple H, wie lange das Match auch immer sein will. Ich habe auch schon gelesen, dass das Match vielleicht nicht so lange gehen wird. Außerdem ist es wohl sehr gut möglich, dass das im letzten Moment noch Gimmick, also eine Stipulation dazu bekommt, also ein Submission Match oder No Disqualification oder ähnliches. Ja, mal sehen, wie man in einem No-Disqualification-Match zum Beispiel ein No-Contest oder irgendwas bringen kann, dass beide dann weiterkommen. Das weiß ich nun nicht so genau. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass das die beste Variante wäre, auch wenn man dann mit dem Fatal 4 natürlich schon einige Leute in so einem Main-Event hat. Und das macht man ja bei WrestleMania eigentlich eher weniger. Also es ist schon sehr selten, dass man Triple Threat überhaupt im Main-Event hat. Eigentlich bringt man da sehr gerne Singles-Matches. Nichtsdestotrotz ist es ja auch schön, dass man das mal lockert und mal was anderes macht. Und ich freue mich auch sehr darauf. Ich bin sehr gespannt und ich tippe hier auf ein No-Contest. Und dann kommen wir zum Main-Event. Und um den WWE World Heavyweight-Title, Randy Orton gegen Batista, gegen wen auch immer dann, to be announced. Und ich bin mir überzeugt, dass Daniel Bryan das gewinnt. Ich habe WrestleMania Today die erste Folge geguckt und es wurde praktisch, immer wenn die Chance da war, wurde erwähnt, dass 75.000 oder 70.000 Leute hinter Daniel Bryan stehen werden und dann Yes rufen, wenn er den Titel gewinnt und so weiter. Und das wurde so oft erwähnt, dass das schon praktisch so als Aufforderung zu verstehen war an die Fans, das dann auch wirklich zu machen, dann wirklich alle Yes zu senden. Also ich glaube, die WWE versucht wirklich, dass alle Fans das dann auch wirklich machen. Und diese Reaktion wirklich zu provozieren, damit man diese Bilder dann wirklich hat. Also bin der festen Überzeugung, dass Daniel Bryan den Main Event gewinnen wird. Bin sehr gespannt, was da genau passiert, was man für dieses Match geplant hat. Ich nehme an, man hat einiges geplant. Kann mir aber noch nichts vorstellen, was da so passieren wird. Ob dann auch irgendwelche überraschenden Dinge passieren wird, ob man ein normales, gutes Wrestling-Match zu sehen bekommt. Ich erwarte ein gutes Match auf jeden Fall. Erwarte ich einiges. Überhaupt hier so die Card, ich glaube, da werden wir, ich glaube, nachdem die letzten Jahre an WrestleMania immer recht enttäuschend waren, habe ich ein recht gutes Gefühl, dass wir dieses Jahr mal wieder positiv überrascht werden könnten und es nicht enttäuschend wird. Vielleicht, weil man dieses Jahr mit dem BW Network auch so ein bisschen die Konzentration auf anderen Dingen liegt und man die Card nicht zugeballert hat, wie verrückt. Und so weiter, das ist vielleicht ganz gut. So, bei WrestleMania anwesend sein wird Wrath Theory, also die Band, die Randy Orton's Theme-Song Voices eingespielt hat, und die werden dann diesen Song wohl auch live bei WrestleMania performen. Das ist fantastisch, das ist ein wunderbarer Song, da freue ich mich schon mal sehr drauf. Da müssten sie noch Saliva bekommen für Batista, I Walk Alone, auch ein sehr guter Song, dann wäre natürlich fantastisch. Wenn man jetzt Daniel Bryans Song irgendwie live performen kann, weiß ich nicht. Bin der Meinung, dass die wahrscheinlich irgendwie am Computer erstellt würde. Motorhead für Triple H. Motorhead war ja bei WrestleMania 21, wenn ich mich nicht täusche, schon da. Als man in Los Angeles, Hollywood war. Die wird man sicherlich hier nicht nochmal haben. Aber Wrath Theory ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Da freue ich mich drauf. Die saßen auch schon des Öfteren mal bei WWE-Veranstaltungen da. Ich weiß nicht, ob die irgendwie eine besondere Bindung haben oder Wrestling-Fans sind oder ähnliches. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und war es wohl auch mal in der Planung, Sting während WrestleMania irgendwie auftreten zu lassen. Und ja, mal sehen, ob das dann noch passieren wird. Dann ist wohl in Planung, nächstes Jahr in Santa Clara die letzte NXT-Sendung vor WrestleMania live vom FanAccess ausstrahlen zu lassen. Dann gibt es jetzt nebst der Andre the Giant-Statue auch noch eine von Bruno Sammartino. Die wurde wohl auch bei FanAccess gezeigt. Dann schreibt Brian Alvarez im Figure 4 Newsletter, dass vom New Orleans Airport, also Flughafen, dass da mit jedem Flug von überall von der Welt wohl immer wieder laute, starke Yes-Chants zu hören sind. Und it's probably not an exaggeration to say we might get the biggest pop in the history of pro wrestling on planet Earth when Daniel Bryan wins. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also, wie ich bisher gehört habe, die Stimmung in New Orleans scheint wirklich sehr pro Daniel Bryan und sehr, sehr positiv zu sein. Also ich hoffe wirklich, dass man Daniel Bryan gewinnen lässt und dann wirklich 70.000 Leute, und das wäre gigantisch, wenn man es schafft, dass wirklich jeder in dem Stadion jetzt chantet. Das wären fantastische Bilder und ich hoffe wirklich, dass man das schafft. Und da merkt man schon, da rede ich aus, als absoluter Fan rede ich da. Ja, das war die WrestleMania-Card. Sie ist nicht so lang. Und ja, irgendwo recht kurz schon. Finde ich aber gar nicht so verkehrt. Dann kann man sich wirklich auf die großen, wichtigen Matches konzentrieren. Und das Schöne ist ja jetzt auch mit dem WWE-Network, dass man nicht jeden Pay-Per-View einzeln verkaufen muss, sondern sich dann auch mal auf bestimmte Matches konzentrieren kann. Klar, WrestleMania wird jetzt sicherlich auch noch recht große Buys haben als Pay-Per-View, denke ich, durchaus. Ja, ich werde mir heute dann natürlich die ganzen 6 Stunden, 4 Stunden Pay-Per-View, 2 Stunden Pre-Show voll angucken. Das wird gut anstrengend, bin mal gespannt. Ich habe ein gutes Gefühl, dass der Stream WWE Network gut durchläuft. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich werde doch mal auf dem Notebook versuchen zu gucken. Ich habe gerade nochmal getestet, da läuft momentan WrestleMania 29 und der Stream läuft wunderbar. Egal, wie oft ich pausiere und rumdrücke und neu lade, läuft immer wieder gut. Es stellt sich immer wieder auf wunderbares Bild ein. Natürlich ist jetzt noch nicht so die Zeit, wo in Amerika jetzt dramatisch viel geguckt wird. Es ist jetzt gerade 22:30 in Amerika. Naja, nicht so referenzfantastisch hier, aber ich habe Hoffnung, dass es gut laufen wird. Ich hoffe, mein Notebook schafft es, 6 Stunden lang vernünftig einen Stream durchweg zu zeigen. Was gibt's noch zu sagen? Ja, ich bin mal sehr gespannt. Dann ist die Frage, es gibt immer noch Leute, die sagen, dass CM Punk zurückkommt. Da bin ich mal sehr gespannt, was in die Richtung passieren wird. Ja, was auch sehr spannend ist, nach WrestleMania, einen Tag nach WrestleMania, werden ja die Zahlen vom WWE Network veröffentlicht. Das heißt, wie viele Abonnenten, Subscriber es mittlerweile gibt. Das ist eine sehr interessante Sache. Ich würde ja sagen, man liegt so bei 700.000. Das mag für die WWE vielleicht nicht so positiv sein, wenn es wirklich diese Zahl sein wird. Viele sagen auch, es wird deutlich mehr und knapp 1.850.000, 750.000, wie auch immer. Ich bin da noch nicht so sicher. Ich habe ja schon überlegt, jetzt wo das B-Network nicht mehr so mega stark umworben wird, entweder die haben schon mega viele Abonnenten oder das genaue Gegenteil, wobei man dann ja eigentlich mehr umwerben sollte, das Ganze. Ich bin mir noch nicht so sicher, was die Vorzeichen zu sagen haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Zahlen, auch muss ich sagen. Bin auch sehr gespannt auf die Raw nach WrestleMania, wie jedes Jahr. Und auf die Hall of Fame auch noch, die ich mir die nächsten Tage noch angucken werde und natürlich berichten werde. Das heißt, ich werde morgen im Verlaufe des Tages, vielleicht schon mittags, vielleicht auch erst abends, je nachdem, wie ich schaffe und wie ich gerade Lust habe und wie das passt, denn ich werde dann natürlich auch noch ein bisschen Podcast hören, um ein bisschen Hintergrundinformationen und Live-Erfahrung zu sammeln. Die werde ich dann natürlich noch alle hören, bevor ich dann aufnehme, so wie ich das schaffe, hoffentlich. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, alle freuen sich auf WrestleMania. Ich hoffe, es läuft heute Nacht wunderbar durch. Und dann bin ich wirklich höchst gespannt. Ich freue mich auch schon riesig auf das WrestleMania-Set. Und ich finde, wie jedes Jahr vor WrestleMania, wenn ich mir vorstelle, in nicht mehr so vielen Stunden werde ich dann sehen, was mit Daniel Bryan passiert. Das ist noch irgendwie sehr surreal. Auf jeden Fall, ich hoffe dann, dass wir uns morgen wieder hören mit dem WrestleMania Review. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, wir werden dieses Jahr alle absolut zufrieden aus dieser WrestleMania rausgehen. Und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder. Kritik, Lob, Anmerkung, Fragen etc. Sollte langsam bekannt sein, darf alles gerne hinterlassen werden. Und dann bis morgen und tschüss und ganz, ganz viel Spaß mit WrestleMania 30.